Am 12. Februar gab es in der TVJK-Botschaft in China eine Veranstaltung, auf der die Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns, dem größten Feiertag der Nation, ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un verabschiedete. Daran nahmen Teil der Vorsitzende der Gebietsgesellschaft und die China-Koreaner. Sie legten zuerst an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkrumm nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde ein Glückwunschtelegramm an Kim Jong-un angenommen.